Erster, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der alte Himmel und die alte Erde waren weg. Es gab kein Meer mehr. Zweiter, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel. Sie war schön wie eine Braut für ihren Mann. Dritter, ich hörte eine laute Stimme vom Thron. Sie sagte, Gott wohnt jetzt bei den Menschen. Sie sind sein Volk. Gott ist bei ihnen. Vierter, Gott wird alle Tränen wegwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Auch kein Leid, kein Weinen und keinen Schmerz. Das Alte ist vorbei. Fünfter, der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Er sagte auch, schreib das auf. Diese Worte sind wahr und sicher. Sechster, er sagte zu mir, es ist fertig. Ich bin der Anfang und das Ende. Wer Durst hat, bekommt von mir Wasser des Lebens. Es kostet nichts. Siebter, wer siegt, bekommt das alles. Ich werde sein Gott sein. Er wird mein Sohn sein. Achter, aber schlechte Menschen, die Angst haben oder nicht glauben, Mörder und Lügner, sie kommen in einen See aus Feuer. Das ist der zweite Tod. Neunter, ein Engel kam zu mir. Er hatte eine Schale mit Plagen. Er sagte, komm, ich zeige dir die Braut. Das ist die Frau vom Lamm. Zehnter, der Engel brachte mich auf einen hohen Berg. Dort zeigte er mir die heilige Stadt Jerusalem. Sie kam von Gott aus dem Himmel. Elfter, die Stadt hatte Gottes Glanz. Sie leuchtete wie ein sehr schöner Edelstein. Sie war wie ein Jaspiskristall. Zwölfter, die Stadt hatte eine große, hohe Mauer. Es gab 12 Tore. An den Toren standen 12 Engel. Auf den Toren standen Namen, die Namen der 12 Stämme Israels. 13. 3 Tore waren im Osten, 3 im Norden, 3 im Süden und 3 im Westen. 14. Die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine. Auf diesen Steinen standen Namen, die Namen der 12 Apostel vom Lamm. 15. Der Engel, der mit mir sprach, hatte ein goldenes Rohr. Damit wollte er die Stadt messen. Auch die Tore und die Mauer. 16. Die Stadt war viereckig. Sie war so lang wie breit. Er maß die Stadt 12.000 Stadien. Länge, Breite und Höhe waren gleich. 17. Er maß die Mauer 144 Ellen. Das ist ein Maß von Menschen oder Engeln. 18. Die Mauer war aus Jaspis. Die Stadt war aus reinem Gold. Es war wie klares Glas. 19. Die Grundsteine der Mauer waren mit vielen Edelsteinen geschmückt. Der erste war Jaspis. Der zweite Saphir. Der dritte Chalcedon. Der vierte Smaragd. 20. Der fünfte war Sardonyx. Der sechste Sardion. Der siebte Chrysolith. Der achte Beryl. Der neunte Topas. Der zehnte Chrysopras. Der elfte Hyazinth. Der zwölfte Amethyst. 21. Die 12 Tore waren 12 Perlen. Jedes Tor war eine große Perle. Die Straße der Stadt war aus reinem Gold. Es war wie klares Glas. 22. Ich sah keinen Tempel in der Stadt. Denn Gott, der Herr, ist ihr Tempel. Und das Lamm ist auch ihr Tempel. 23. Die Stadt brauchte keine Sonne und keinen Mond. Gottes Glanz gab ihr Licht. Das Lamm war ihr Licht. 24. Die Völker werden in diesem Licht leben. Die Könige der Erde bringen ihre Ehre in die Stadt. 25. Die Tore der Stadt werden nie geschlossen. Es ist immer Tag dort. Es gibt keine Nacht. 26. Mann wird die Ehre und die Schätze der Völker in die Stadt bringen. 27. Nichts Schlechtes kommt in die Stadt. Keine Lügner oder böse Dinge. Nur die Namen, die im Buch des Lebens stehen, dürfen hinein.